sind wir mitten im Fest der Völkerverständigung. Und Deutschland gibt sich große Mühe, sich mit allen Nationen der Welt zu vertragen. Und was passiert heute? Man muss daran erinnern, Erfinder des Catenaccio, und es wird gefordert, dass die italienische Nationalmannschaft beim nächsten Spiel mit einem Trauerflor auflaufen soll. Warum? Weil wir, die deutsche Regierung, ihren Bären Bruno erschossen haben. Ja, im Ernst, ihr lacht jetzt, das kann man fragen. Ist Nationalstolz, nationale Ehre? Ist das etwas zutiefst Lächerliches? Einerseits ja. Andererseits offensichtlich aber auch nicht, denn wie gesagt, mitten im Fest der Völkerverständigung kommt nicht bloß irgendein Umweltschutzverband, ein italienischer, der empört ist über das Leiden des armen Bären daher, sondern der italienische Umweltminister selber bezichtigt die deutsche Regierung der Unzivilisiertheit. Das sind schon ziemlich harsche Töne. Das heißt, es gibt zwar einen winzig kleinen Punkt wie so ein Bären, und plötzlich können sich Regierungen allen Ernstes, ich weiß auch nicht, wie es morgen weitergeht, es wird wahrscheinlich eine entsprechende Antwort der bayerischen Staatsregierung geben, können sich Regierungen über solche Punkte wie einen Bären, wem er gehört, wer Schutzaufsicht über ihn hat, wer an sich sein gutes Herz gezeigt hat und wer sein schlechtes Herz hat, können sich darüber in die Wolle kriegen. Unterhalb dieser Sache mit dem schönen Nationalgefühl, das sich jetzt auslebt, liegen also offensichtlich beständig die Nerven bloß. Nationen sind ziemlich empfindliche Geschöpfe. Ob ihre Mitbürger, ihre Einwohner auch so sind, das wäre schon heute ein Teil des Themas. Nach dieser launigen Bemerkung machen wir launig weiter, denn wir reden über das Nationalgefühl. Was ist das für ein interessantes Ding? Man erfährt zurzeit merkwürdige Sachen darüber. Das Nationalgefühl führt die Menschen zueinander. Das Nationalgefühl macht aus Menschen bessere Menschen. Es erhebt sie. Es adelt sie. Das Nationalgefühl, denn ohne Nationalgefühl umgekehrt, ist der Mensch ein bedrückter Mensch. Er liegt in Fesseln. Er kann sich nicht richtig entfalten. Was ich sage, steht in den Zitaten 1 und 2. Das fällt mir ja auch mal, das fällt ja runter. Von wem ist das? Das müsste er festkleben. Die Zitate 1 und 2 sind aus den zwei genauen Gegensätzen Blättern der Republik, aus der Bildzeitung, aus dem Spiegel. Und Schwarz-Rot-Gold am Auto bringt uns alle näher. Plötzlich fahren wir sportlich, gelassen, rücksichtsvoll. Komm, ich lass dich einscheren. Kein Stinkefinger mehr, keine Flüche. Als hätte uns alle der Frohsinn überrollt. Der Spiegel: Feiern ist befreien. Deutschland befreit sich gerade von sich selbst. So, der Deutschen war es ja immer ein bisschen langweilig. Das ist merkwürdig. Vor nicht allzu langer Zeit hat es noch geheißen, der ADAC hat es ermittelt, das deutsche Volk sei ein Volk von Rechthabern. Und die allermeisten Autozusammenstöße wären auf Rechthaberei zusammenzuführen. Nun plötzlich, aufgrund eines Nationalgefühls, eines Nationalstolzes, der alle beseelt, behauptet die Bildzeitung, würden sie freundlich miteinander umgehen. Eindeutig eine erzieherische Leistung des Nationalgefühls. Bisher durften sie, das ist die andere Seite, ihre Nation nicht richtig feiern. Sie durften sich also nicht zu dieser höheren Stufe der Menschlichkeit vorarbeiten. Jetzt aber, sie waren zwar immer schon Deutsche, das schon, aber ohne die Feier des Deutschseins klappt das nicht so recht. Da ist es nicht kantig, da fehlt was. Oder wie der Spiegel sagt, feiern ist befreien. Nur wenn man sein Deutschsein richtig feiern kann, dann befreit man sich selbst. Und das macht fröhlich, ist die Auskunft. Seine Nation und seine Zugehörigkeit zur Nation zu feiern, macht fröhlich. Das macht uns zwar offensichtlich so sehr fröhlich, dass Hunderttausende, Millionen auf der Straße herumlaufen und einen Heiterkeitsausbruch haben, der sonst in dieser Menge gar nicht vorzufinden ist, sagen Bild-Zeitung und Spiegel. Es kommt ihnen also sehr darauf an, den Leuten dieses gemeinsame Gefühl zu entdecken, zu empfinden und gemeinsam auszuleben. Ein Kollektiv mit dem verbindenden Band Nationalstolz. Wildfremde Menschen fallen sich in die Arme, die sonst nichts voneinander wissen, eigentlich auch nichts voneinander wissen wollen, die auch sonst im alltäglichen Leben ziemlich viel gegeneinander haben und auch gegeneinander auszutragen haben, oft recht ruppig. Diese Leute plötzlich vergessen alle diese Gegensätzlichkeiten und wie die Bildzeitung und den Spiegel das loben, das macht sie zu besseren Menschen. Das heißt also, ein guter Mensch braucht seinen Nationalstolz. Das erhebt ihn. Umgekehrt, ohne Nationalstolz erfahren wir von dem Kulturchef des Spiegel, der heißt Matthias Matusek und wird gerne von der Bild-Zeitung interviewt und hat ein Buch geschrieben, wir Deutschen. Drittes Zitat, und nun waren wir Analphabeten, wenn es um das Nationale ging. Wir waren Wirtschaftsriese und Fürsorgeriese und Exportriese. Geschichtlich entwurzelt, merkwürdig, farb- und geruchlos. Ein Zitat, das nicht nur im Matusek-Kurs ist, sondern das man sehr häufig liest. Ohne das Bekenntnis zur Nation, ohne die Feier des eigenen Nationalstolzes, fehlt den Menschen ganz kurzes etwas. Sie werden irgendwie farb- und geruchlos. Sie sind eigentlich fast Leute ohne Eigenschaften. Das Nichtbekennen zur Nation macht trübselig, macht traurig. Man braucht dieses erhebende Gefühl. Es ist eigentlich ein Angriff auf die Individualität, wenn man es mal streng nimmt, gegen den normalen Satz. Glaub immer an dich selbst. Du musst nur entdecken, wer du selbst bist. Hol aus dir heraus, was dir drinsteckt. Oder auf amerikanisch, believe in yourself. Gegen das wird dir gesagt, der erste, elementarste Bestandteil eines Menschen, auf den es ankommt, das ihn entweder ganz erhebt oder ganz traurig macht, ist das Bekenntnis zur Nation, beziehungsweise das nicht bekennen dürfen. So war es wohl früher, dass man das nicht so recht bekennen durfte. Jetzt ist aber, so sieht es aus, freie Bahn, Erlaubnis gegeben und es findet so etwas wie ein nationaler Freudentummel, ist gleich Fröhlichkeit statt. Merkwürdige Aussagen über das Nationalgefühl, über seine wundersamen Kräfte. Also Identifikation, feststellen, sich identifizieren mit seiner Nation, sich vereinen, sich geschlossen fühlen mit seiner Nation, ist sowieso ein erstes und wichtiges Bedürfnis eines jeden Menschen in seiner Nation. Zusammengefasst, Nationalstolz ist ein Dreh- und Angelpunkt des Gefühlshaushaltes überhaupt. Das höchste Gefühl und zugleich zutiefst menschlich. Es wohnt im Menschen ganz tief drin. Er ist so. Er ist wollender, wünschender Bekenner seiner Nation. Er hat das Bedürfnis, all das erfahren wir jetzt, was ich hier mache, ist es noch keine Kritik. Ich beschreibe nur, ich deute auf die Merkwürdigkeiten hin, die an mir vor Augen geführt werden. Was er hat, ist das Bedürfnis, seine Nation zu verklären, sie für wunderbar zu halten. Das geht, muss nun gesagt werden, auch nicht ab ohne einen Preis, es macht nämlich auch dumm. Das ist das nächste Zitat, ebenfalls von Matusek. Bekanntlich ein Mitglied der Elite, hochgebildet. Sein Buch wimmelt von fantastischen Vergleichen und Kenntnissen der deutschen Geschichte. Er hat nun herausgefunden, das erste Spiel gegen Costa Rica hat er gezeigt, wie dieses neue Deutschland sein kann. Sehr spielerisch, ein bisschen leichtsinnig. Es passt nicht so ganz auf die Abwehr auf, aber es zaubert wunderschöne Tore. Das ist das Moderne, das Schöne und das begeisterungsfähige Deutschland. Da macht man gerne mit. Der Mann ist verrückt. Er sagt einfach, er macht eine freie Assoziation und sagt, ich gucke mal das Spiel gegen Costa Rica an, kann man da gut oder schlecht halten, oder darum geht es nicht, und sage einfach, das ist dasselbe wie die Nation. Setzt einfach die Behauptung in die Welt und macht aus dem Spiel den Rückschluss auf, diese Nation ist klasse. Passt nicht auf die Abwehr auf, aber dribbelt fantastisch gut. Wie gesagt, das macht dumm. Nationalstolz, Bekennen zur Nation offensichtlich, schafft es auch, sogar oder vielleicht auch erst recht, so ein Mitglied der deutschen Elite so einen richtigen Schwafler und Spinner zu machen. Deutschland ist wie das Costa Rica-Spiel. Man kann sich alles und alles Mögliche darunter vorstellen. Man kann rätseln, wie die Assoziation funktionieren soll, aber die Botschaft ist sonnenklar, wir sind klasse. Mehr hat er eigentlich nicht gesagt, und das wird irgendeinem dummen Bild bebildert. Heißt umgekehrt, oder kommt dazu, wenn man seine Nation feiert, wenn man zu ihr steht, dann wird sie auch glatt besser. Dann ist sie nämlich auch imstande, solche tollen Spiele, unsere Jungs als Träger des Nationalgefühls, unsere Kloses, wie sie alle heißen, als Träger des Nationalgefühls, als Repräsentanten, als Vollstrecker, als Vervollkommener, machen dann so wunderbare Spiele wegen Costa Rica und erheben die Nation unter anderem auch in den Augen des Auslandes, das nun bewundern zuschaut. Noch ein Zusatz, worunter das Nationalgefühl sehr leidet, das ist, wenn die Nation gespalten ist. Ein Zitat von dem Bundespräsidenten. Die Menschen in der DDR haben damit eines der schönsten Kapitel der deutschen Geschichte geschrieben. Und sie haben es uns allen in Deutschland geschenkt. Daraus ist am 3. Oktober 1990 die neue gemeinsame Bundesrepublik Deutschland hervorgekommen. Viele Freunde und Partner haben uns dabei geholfen und die ganze Welt hat sich in uns gefreut. Brauchen wir, um unser Glück zu begreifen, wirklich immer erst Hochwasser, Bibliotheksbrände oder den Wiederaufbau zerstörter Kirchen? Haben wir überhaupt schon verstanden, welche Heilung sich seit 1990 in Deutschland vollzieht? Unsere Sprache, unsere Geschichte und unsere Kultur haben uns auch in den Jahrzehnten der Trennung verbunden, das ist wahr. Doch erst mit dem Ende der Trennung wird ganz offenbar, wie stark diese Bindung ist. Wir erkennen, diese Einheit trägt uns. Also, man könnte jetzt auch drauf sagen, wenn schon Kultur, Sprache und so weiter, da komme ich später nochmal drauf, dann gibt es doch kein Problem mit den Brüdern und Schwestern in der ehemaligen DDR. Dann fühlt man sich halt mit denen im Gefühl der gemeinsamen Zugehörigkeit, ja, zu was eigentlich? Könnte man sich doch verbunden fühlen, aber ganz offensichtlich, ein bisschen kommt jetzt hervor, worauf es ankommt beim Nationalstolz. Ganz offensichtlich genügt das nicht, wie es eine empfinden wollen. Es kommt schon sehr mächtig darauf an, für wen man empfindet. Es ist im Gegenteil sogar äußerst schmerzlich, wenn man eigentlich zu einem und derselben, fast hätte ich gesagt Bagage, zu einem und derselben Mannschaft gehört, die Deutsch spricht und ihre alten Kulturriesen kennt, aber ungeheilt herumläuft, also in zwei verschiedenen Staaten, das ist besonders schlimm. Da leidet das Nationalgefühl ganz besonders darunter. Da kommt die Bindung rein menschlich, obwohl sie doch offensichtlich ziemlich viel gleich denken, selbe Sprache sprechen und so weiter, kommt die Bindung einfach nicht zustande. Es muss schon diese Heilung her, damit sich dann das Nationalgefühl richtig entwickeln kann. Immer noch ein Zitat über die Merkwürdigkeiten des Nationalgefühls, das sechste. Weil wir unser Land lieben, achten wir auf andere Länder. Das ist klar, das ist wieder der Matussek. Zitatangaben sind ein bisschen falsch gefallen. Er hat irgendwo Leuten gehört, gab es ja auch mal sowas in der Geschichte der Bundesrepublik, dass Nationalismus, besonders so stark hervorgekehrter Nationalismus, nicht ganz unverdächtig sei. Er, wie aber überhaupt eigentlich alle, sehen sich nun bemüßigt, diesen Verdacht von diesem neu erwachten Bekenntnis zur Nation abzuwehren und behauptet einfach, weil wir unser Land lieben, achten wir auch andere Länder. Nun, er geht nicht so weit zu sagen, wir würden auch andere Länder lieben, aber zumindest achten. Das ist erstens kontrafaktisch. Man weiß ja immerhin, dass Nationen und Völker, so sehr wie sie eingeschworen sind auf ihre jeweilige Nation, blitzschnell den Übergang machen können, andere Völker überhaupt nicht zu achten. Den Grund werde ich später sagen. Er sagt aber jetzt einfach, das müsst ihr uns jetzt glauben. Wir sind so welche, ihr müsst uns gerne haben, ihr müsst unseren Nationalstolz, unseren hier vorgetragenen, in den Fanmeilen und sonst wo vorgetragenen Nationalstolz, müsst ihr jetzt unbedingt alle anerkennen und für unverdächtig halten. Das Dementi ist natürlich immer ein bisschen verräterisch, weil man hört ja dann damit heraus, da könnte auch irgendwie was komisch dran sein. Aber nein, das soll jetzt nicht sein. Das Dementi geht über, das machen doch alle. Wir sind ganz normal, wir machen das, was alle machen. Doch, muss man drauf sagen, wenn alle dasselbe Bedürfnis haben, also alle Volksmannschaften, allen Nationen, und das dem Namen nach und oft auch erstmal der Stoßrichtung nach, Liebe zur Nation, so identisch ist bei allen, warum gibt es dann überhaupt das Problem, erstens zu sagen, unseres ist nicht gefährlich, habt keine Sorge, dann versteht man sich doch quasi von Du zu Du gleich automatisch. Wenn es das Gefühl von lauter denselben Menschen ist, das Verlangen nach Identifikation, wo kommt denn überhaupt der Unterschied zwischen diesen Menschen her, den sie dann in den Worten des Matusek dann wieder wegmachen müssen, also besänftigen müssen, zudecken müssen, beteuern müssen, das wäre nicht schlimm. Also der hebt ja gerade den Unterschied hervor, der vom Gefühl her, wenn es nur das Gefühl ist, Bekenntnis zur Nation, überhaupt nicht zu haben ist, hebt er hervor, um ihn dann mit einer Beschwichtigung, Beteuerung wieder wegzumachen. Wir sind doch alle, darauf läuft es hinaus, bloß Menschen, die ihre Nation lieben. Ja, wenn es bloß das ist, wenn das so eine harmlose Angelegenheit ist, dann gibt es keinen Grund, warum sie sich nicht alle selbstverständlich in die Arme fallen, dass die jetzigen Verbrüderungen Ausnahmen sind, weiß ja jeder. Dann gibt es überhaupt keinen Grund, dann einen Unterschied zwischen den verschiedenen Völkern überhaupt zu machen, wenn sie doch alle bloß dieses eine Gefühl haben. Dass sie also so nebenbei, Bildzeitungszitat vom Anfang, nur zu besseren Menschen macht, die sich keinen Stinkefinger mehr zeigen, die immer dem anderen die Vorfahrt geben, ja, dann kommen alle, egal wo sie Auto fahren, jetzt sofort blendend zurecht, weil alle extrem freundlich sind. Ist aber offensichtlich nicht der Fall. Wo kommt dann auch, um auf der Schiene weiterzumachen, dann die Warnung her, hier auch zu hören bis hin und wieder, dass dieses jetzt neu entdeckte Nationalgefühl, dieser neue Patriotismus doch prima sei, wo kommt dann die Warnung her, dass man sich vor einer Übersteigerung hüten solle? Wenn das so ein klasse Gefühl ist, wie kann man das überhaupt übersteigern? Da kann man doch nur tonnenweise davon haben. Da kann dadurch, dass man besonders tief liebt, die Nation, irgendwas schiefgehen, wenn es doch angeblich so eine feine, menschliche und adelnde Angelegenheit ist. Das als kurze Charakterisierung über, wie ich das jetzt nennen will, die Merkwürdigkeit, gewisse Widersprüche in diesem Nationalgefühl. Es möchte man den Leuten zurufen, die dort sich in Farben hüllen und, naja, dieses jedermann bekannte Theater auf der Leopoldstraße aufführen. Seht ihr eigentlich nicht, was eure Obrigkeit mit euch vorhat? Es sind ja schon, das fällt Ihnen vielleicht nicht auf, aber man kann es nicht mal sagen, es sind ja schon die Feierlichkeiten sehr sorgfältig und weitblickend geplant worden vorweg. Eine Fanmeile entsteht ja nicht dadurch, dass die Fans sich treffen und eine Großbildleinwand mit Asche von irgendjemandem aufgebaut sein. Es ist ja offensichtlich vom Staat oder von den zuständigen Instanzen, als Unterorganisation mag auch der DFB hier seinen Teil beigetragen haben. Es ist ja dafür gesorgt worden, dass diese Begeisterung zumindest ihren Platz findet. Sie ist aber auch von vornherein gefordert worden, angestachelt worden. Sie sollte sich ja austoben. Sie ist ja von vornherein und während des Vollzugs auf der Feldmeile ununterbrochen gelobt und angeheizt worden. Es ist ja gar nicht so, dass die Leute ganz von alleine hingegangen sind. Das hat man sie schon ein bisschen darauf hindirigiert. Aber egal. Man möchte den Leuten zurufen, merkt ihr nicht, abgesehen davon, dass es schon ziemlich hinorganisiert worden ist, eure Massenbegeisterung. Die sagen euch noch, die Organisatoren sagen euch noch ganz offen, was sie sich eigentlich davon versprechen. Sie sagen, die Elite ist sich da einig, natürlich, das ist ein klasse Gefühl. Sie stellen sich zu dem, was sie selber organisiert haben, hin, als ob es ihnen spontan entgegenschlüge, als ob